Ich erzähl euch ne Geschichte von nem Typ namens Max, der ne Tüte Afghan-Hasch vor dem Südstadion pafft. Seine Schule verkackte dieser Grünschnabel krass. Als Kinder zockten wir im Kiosk Süßwaren ab. Er sah ein Mädchen in der Bahn, ihr Name Gülistan. Ich hab ihn gewarnt, die Eltern lebten streng nach dem Koran. Es war kurz vor Ramadan, da lernten sie sich kennen. Und sie konnten sich seit dem ersten Blick nicht trennen. Ob Türke oder Deutscher, im Herzen bist du Mensch. Da machte er einen Fehler, denn er ließ sie bei sich pennen. Tranken Rum und dann Wein, machten Rum ganz geheim. In dieser Nacht verlor sie ihre Jungfräulichkeit. Köln-Kalk Ehrenmord. Die Netzgemeinde debattiert. Ein Feature von Sascha Verlon. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Fick doch auf die Zukunft, denn die Scheiße kennt kein Mensch. Sowas gibt's im Ghetto an jedem Ort. Das ist kein leeres Wort. Köln-Kalk Ehrenmord. Am 22. August 2011 erschien der Song Köln-Kalk Ehrenmord von Echo Fresh auf der Videoplattform YouTube. Als Vorgeschmack auf sein Album Ekrem, das dann im September folgte und es bis auf Platz 5 in den deutschen Charts schaffen sollte. Bekannt geworden war der Kölner Rapper mit seinem ersten Hit König von Deutschland. 2003 war das. Wenn du ihn nicht kennst, gewöhne dich neu dran. Echo Fresh schrieb Texte für Yvonne Katterfeld und auch für Bushido, wie hinter vorgehaltener Hand erzählt wird. Auf jeden Fall hat er lange mit ihm zusammengearbeitet, sich medienwirksam zerstritten und auch wieder versöhnt. In der Zeit, wo es rauskam, habe ich Echo Fresh nicht mehr gehört und ich dachte auch, dass Echo Fresh jetzt nicht mehr so viel machen wird. Und dann kam ihm dieses Köln-Kalk-Ehrenmord und das haben mir meine Schüler gesagt, boah, krass, der sagt die Wahrheit und das ist richtig, was er da sagt. Und dann habe ich mir das angeguckt. Puh, schweres Terrain, auf das er sich begeben hat. Erst Spaß-Rap, dann Gangster-Rap und jetzt Köln-Kalk-Ehrenmord. Nicht nur für den Kölner Oldschool-Rapper und Sozialarbeiter Kudlo Jürzeven kam diese erneute Wandlung Echo Freshs überraschend. Auch viele, die sich das Video zum Song auf YouTube angesehen hatten, äußerten sich im Forum überrascht. Kritisches Thema, gut behandelt. Sprachlos. Ich schwöre. Hätte ich nicht erwartet. Respekt. Wie gut er auf einmal geworden ist. Wow. So einen Killer-Track habe ich von Echo nicht erwartet. Ist Echo eigentlich Moslem? Klar ist er Moslem. Echo Fresh. Jahrgang 1983. Sohn einer türkischstämmigen Familie, aufgewachsen in Mönchengladbach. Mit 15 begann er zu rappen, mit 18 veröffentlichte er seine erste Platte. 2004 hatte er dann einen Auftritt bei der sogenannten Tafel der Demokratie zur Amtseinführung von Bundespräsident Horst Köhler. Eine wahre Geschichte. Alter, Alter. Genau das ist Rap. Eine Message, eine Botschaft und nicht dieses Ich piep deine Mutter. Das ist nicht nur Musik, das ist Real Life. Meinen vollen und ganzen Respekt, Echo. Teilen. Bei YouTube kann jeder registrierte User eigene Videos präsentieren, aber auch die Videos anderer bewerten. Like oder Dislike, Daumen hoch oder runter. Außerdem gibt es die Möglichkeit, persönliche Kommentare zu posten, bis zu 500 Zeichen lang, die dann wiederum von anderen Usern direkt beantwortet und kommentiert werden können. Kaum war das Video im Netz erschienen, entwickelte sich zu Köln-Kalk-Ehrenmord eine lebhafte Diskussion, die bis heute anhält. Das Warten auf das neue Lied hat sich echt gelohnt. Mann ey, musste das Lied genau jetzt rauskommen? Jetzt kann ich die ganze Nacht wieder nicht schlafen, weil das Lied so gut ist. Morgen eskaliert das wieder mit meinem Chef, weil ich wieder müde ankomme. Ich liebe solche Raps. Weshalb? Weil es die Gesellschaft aufklärt und nicht einfach sinnloses Gelaber ist. Erst nach diesem Lied habe ich den Begriff Ehrenmord richtig verstanden. Jeder Mensch sollte die gleichen Rechte haben. Ob Frau oder Mann, ob Moslem oder Christ, ob klein oder groß. Ich find's so schade, dass manche echt immer noch danach leben. Gerade deswegen muss auch ich mich verstecken und eine auf verbotene Liebe machen. Nein, nicht Deutsche. Das sind Moslems, die das disliken. Weil sie nicht damit einverstanden sind, dass die Moslems so dargestellt werden. Die 32, denen es nicht gefällt, haben auch so eine Schwester. Aber haben Angst abzudrücken. Respekt an Echo. Alle das Album kaufen. 35 Leute heißen Max. 35 Personen kennen einen Ehrenmord gar nicht. 35 sind Hurensöhne. Ich bin Türk und bin mit einer Deutschen mehr als 2 Jahre zusammen. Ich finde das krass. Echt super geworden. Stand 16. Mai 2013, 12 Uhr, 7.706.804 Klicks und 51.549 persönliche Kommentare. Den allermeisten gefällt der Song. Es gibt nur ganz wenige, die auf Daumen runter klicken. Wer diskutiert da eigentlich im Netz? Wer mischt sich ein? Und wer mischt sich mit ganz eigenen Absichten darunter? Lassen sich aus dieser Debatte im virtuellen Raum Rückschlüsse auf reale Lebensverhältnisse ziehen? Ist eine solche Diskussion repräsentativ? Und wenn sie denn authentisch ist, sollten wir Journalisten dann nicht eine solche Debatte nutzen? Als Quelle? Als Möglichkeit, mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen? Die Zeit am 8. September 2011. Es ist sicher nicht die Geschichte, die Ecofresh-Song so bemerkenswert macht. Auch wenn sie so oder ähnlich in der Realität in Deutschland passiert. Das BKA spricht von etwa 10 Fällen sogenannter Ehrenmorde im Jahr. Und nicht immer sind es Frauen, die getötet werden. Auch die Darstellung der Figuren könnte man für plakativ oder überzogen halten oder die Präsentation der Gewalt für überästhetisiert. Aber Ecofresh hat die Debatte dorthin geführt, wo die Politik mit ihrer Sprache nicht hinreicht. Özlem Topçu gehörte zu den Ersten, die über den Song und vor allem über die Debatte im Internet berichteten. Wenn es dieses Forum da nicht gegeben hätte, diese überaus interessanten Aussagen oder diese kleine Debatte, die da stattfand, dass wir die sonst nicht gehabt hätten. Bei der Sache habe ich das erste Mal gemerkt, da entspinnt sich was. Und wenn es diese Möglichkeit da nicht gegeben hätte, wäre uns diese Sichtweise einfach entgangen. Der nächste Morgen kam, sie plagte ihr Gewissen, Blut auf Lacken und Gebissen, ihr ging's geradezu beschissen. Er brachte sie zum Bus, hat sie nur noch mal geküsst, da stand Eileen aus dem Druck, mein Gott, sie wurde erwischt. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, fick doch auf die Zukunft, denn die Scheiße kennt kein Mensch. Komm schon, ich wisch dir deine Tränen vor, das kommt im Leben vor, Köln kalt, Ehrenmord. Sie denkt mir scheiße, wenn mein Bruder das erfährt, bringt er alle um und wird dann in Jugendhaft gesperrt. Das Mädchen ist tatsächlich eher so eine passive Rolle. Also mit ihr geschieht etwas, sie ist eher so getrieben, sowohl von diesen patriarchalen Strukturen, von ihrem Bruder und diesem schlechten Gewissen, das sie hat durch ihre Erziehung. Das zum Ausdruck zu bringen, ist noch kein Fehler, finde ich. Also ich finde die Darstellung, die er macht, mit diesem schlechten Gewissen und Angst zu haben, erwischt zu werden, ist erstmal, das ist ein Fakt. Das ist eine realistische Darstellung, so wie es ist. Ecofresh scheint das gut zu kennen. Sie erstmal schläft sie mit ihm, darf sie nicht. Dann in der Öffentlichkeit wird sie gesehen, darf sie nicht. Dann geht die Geschichte ja noch weiter. Sie macht alles nur Fehler und er kann einfach nicht mehr anders. Und das meine ich mit Begründen. Er begründet die Tat, aber es gibt keinen Grund für diese Tat. Es gibt Millionen anderer Menschen, die das nicht machen. Und dieses schlechte Gewissen wird ja auch vorgeführt, indem sie selber sozusagen als Getriebene ihres Bruders noch Sorge um ihn hat, dass er durchdreht und dann irgendwas tut, was ihn dann ins Gefängnis bringt. Auch das ist, glaube ich, eine recht realistische Darstellung. Aber auf der anderen Seite hat dieses Mädchen, traut sich einen krassen Regelbruch. Das macht sie erstmal. Und das alleine auch darzustellen, finde ich total erstaunlich und ich finde es auch wichtig, weil auch das ein Fakt ist. Ich meine, keiner glaubt doch im Ernst, dass diese ganzen Mädels, die da rumrennen, alle Jungfrauen sind, bitte. Also, aber diese Sachen auch erstmal so zu benennen, aus dem Mund eines türkischstämmigen Hip-Hoppers, finde ich schon erstaunlich. Ehre und Stolz ist das Wichtigste bei Türken, wie man besser gesagt bei Moslems. Deshalb empfehle ich euch Deutschen, fangt niemals was mit einer Türkin an, sonst endet ihr auch so. Ich bin selber stolzer Türke und so ist das halt bei uns. Daumen hoch, wenn ihr Ehre und Stolz habt. Ümit Bozkurt. Bozkurt, grauer Wolf. Bezeichnung für die Mitglieder der rechtsextremen türkischen Partei MHP. Manchmal verrät der Name, den sich einer im Netz gibt, schon so einiges über die Person und ihre Haltung. German Dreamer, Henny Benny, El Turco, Panzer in Action, Kanaken Entertainment, Der Kurde, Croaziano, Erdbeere 1605, Chor 765 Weiler, Eye Crisis, Undercover Kurde, Wisdom 3579, Basti Fantasti, Osman, Aslak Style Bilara, Semi Özalan. Diejenigen, die aus Möchtegern Ehre morden, haben keine Ehre und wollen Gott spielen. Sie stellen ihr Ansehen über die Moral und Gottes Gesetze. Viel Spaß in der Hölle, ihr Ehrenlosen. Schämt ihr euch eigentlich nicht? Der Einzige, der das Recht hat, jemandem das Leben zu nehmen, ist Gott. Ihr redet alle von Ehre und Stolz und seht gar nicht, wie ihr zueinander seid. Ich kann in euren Einträgen keine Ehre und keinen Stolz sehen. Ich lasse den Ruf meiner Familie nicht schänden, wenn meine Schwester mit Alman fickt, du Hurensohn. Wenn ich lese, dass irgendjemand Hurensohn schreibt und dabei auch über Stolz und Ehre redet, der hat erst recht keinen Stolz und keine Ehre. Weil wenn doch, würde er das Wort Hurensohn nicht in den Mund nehmen. Ich find's interessant, dass Echo selber keine Stellung bezieht. Kluger Einwand von Araber 57, den seltsamerweise niemand aufgreift. Im Song selbst findet sich tatsächlich kein deutlicher Hinweis darauf, wie Echo Fresh selbst zu seinem Thema steht. Zu den gesellschaftlichen Hintergründen, die zu einem Ehrenmord führen. Ich schicke eine Interviewanfrage an sein Management. Unser aller Blut ist rot. Keine Nationalität ist besser oder schlechter. Und keine Religion ist böse. Die Menschen sind es, die Böses daraus machen. Sowas checkt heutzutage leider keiner. Fick dich, Spast. Wir haben Ehre, nicht wie ihr. Diese Schlampe hat verdient, was sie verdient hat. CCC, Patriot, CCC. CCC, Patriot, CCC. Wer mag das sein, der hier alle beleidigt und unverhohlen den Ehrenmord rechtfertigt? Ist es ihm ernst oder will er nur provozieren? Ich klicke auf seine Profilseite. Dieses Konto wurde aufgrund von wiederholten oder schweren Verstößen gegen unsere Community-Richtlinien gekündigt. Ich gebe den Nickname in die Suchmaschine meines Internetbrowsers ein und stoße auf eine ganze Reihe von Einträgen in Computerspielforen zu Battlefield oder Call of Duty. Die typischen Ego-Shooter-Spiele eben. Nichts Ungewöhnliches. Etwas weiter unten dann ein weiterer Link. Graue Wölfe, Deutschland, 2011. Kanal von CCC, Patriot, CCC. Zwar ist auch diese Seite inzwischen gesperrt, da aber das Internet nichts vergisst, komme ich dennoch an die notwendigen Informationen. Ob die anderen YouTube-User auch in den Profilen nachschauen, mit wem sie da so diskutieren? Und ob sie wissen, wie leicht sie selbst zu identifizieren sind? Digga, was ist falsch mit dir? Sie hat es verdient zu sterben, weil sie verliebt war? Du bist kein bisschen besser. Lloyd for real. Sie hat es verdient, weil sie mit ihm geschlafen hat. Sie hat die Familienehre beschmutzt. Familienehre ist das A und O. CCC, Patriot, CCC. Was für Ehre beschmutzt? Sie hat mit ihm geschlafen, klar ist das scheiße. Aber dafür jemanden umzubringen, ist einfach übertrieben. Das ist nicht übertrieben. Damit ist die Familienehre kaputt. Sie wird dann als Schlampe bezeichnet. Der Bruder kann nicht hören, dass seine Schwester gefickt hat. Ich würde sie auch umbringen, sie fickt mit Ungläubigen rum. Kopf ab! Kreuzberger Mäus. Kreuzberger Mäus, alias Deso, scheint echt zu sein, so unbedacht, wie er da im Internet unterwegs ist. Beruflich macht er Videos und Animationen und nutzt sein YouTube-Profil, um ein bisschen für sich zu werben. Im Abspann eines älteren Demo-Videos steht dann auch sein voller Name. Ich suche weiter und finde auf einer Profilseite einer Liga für professionelle Computerspieler ein Foto. Der junge Mann, der in den Videos mitgespielt hat, die ich von Kreuzberger Mäus gesehen habe. Und dann schließt sich der Kreis. In seinem Computerspielerprofil verweist er auf die 36 Boys, eine ehemalige Jugendgang in Berlin-Kreuzberg, die sich heute in der Jugend- und Sozialarbeit engagiert. Kommt daher sein Alias-Name Deso? Deso wie Deso Doc, der einmal bei den 36 Boys Rapper war, bevor er als gesuchter Islamist nach Ägypten abtauchte und von dort per Video mit dem heiligen Dschihad droht? Ich breche die Suche ab und schreibe Kreuzberger Mäus eine persönliche Nachricht. Er wird nicht antworten, aber vielleicht ändert er in Zukunft sein Verhalten im Netz. Oder will er, dass man weiterklickt und dann irgendwann bei den Islamisten landet? Werden so Sympathisanten im Netz rekrutiert? Das Internet macht paranoid. Ich bin Serhat Çokgezen. Ich halte natürlich von der Sache nichts. So deswegen auch totaler Kontrast zu dem, was ich hier jetzt sprechen werde. So. Ey, was redest du? Wenn deine Schwester eine Bitch wäre, dann würdest du auch sowas machen. Noch lang kein Grund, jemanden umzubringen. Der Grund reicht. Man sollte dankbar sein, wenn man in so eine Situation nie geraten muss. Denn die Hinterbliebenen sind die wahren Opfer. Die Menschen, die darunter leiden, einen Menschen aus so einem Grund oder wegen so einer Gesellschaft so vermissen zu müssen. Lina. Ich schreibe an Lina. Sie gehört zu den wenigen weiblichen Stimmen, die sich über einen längeren Zeitraum an der Diskussion beteiligen. Wenn sie sich jetzt dagegen aussprechen würden, naja, du willst ja nur so leben wie die. Also sie werden direkt wieder angegriffen, weißt du, unter allem wird was gesucht. Und für junge Mädchen ist das einfach, die halten sich zurück, weißt du? Liebe kennt keine Nationalität und keine Flaggen. Weil man in so einer Situation nie war, sollte man Gott echt dankbar sein. Lina antwortet mir tatsächlich. Es geht mir sicher nicht darum, die ganze Welt zu verändern, wenn ich irgendwas hier kommentiere. Aber zumindest kann man die Blickrichtung auf vieles manchmal kurz bei einzelnen Leuten verändern, drehen oder wenden. Ich frage nach, warum gerade in diesem Forum? Warum bei diesem Thema? Nun ist es tatsächlich so, dass ich dazu eine wahre Geschichte habe und ich sehr froh bin, dass ein Künstler mit eigenen orientalischen Wurzeln sich dieses Themas angenommen hat. Denn es ist leider auch 2013 noch nicht aus der Welt und wird es sicher in vielen Jahren immer noch nicht sein. Daher finde ich, es hat echt Respekt verdient, dass Eko das unverblümt an die Öffentlichkeit brachte und somit nicht nur seine eigenen Landsleute geschockt hat. Alles Gute. Liebe Grüße, Lina. PS, schau dir mal Unsterblich an von Nazar. Das passt gut zu deinem Thema, finde ich. Sie können in 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden zum Video wechseln. Bin ich nicht rein, weil die Frau, die ich liebe, nicht meinen Glauben hat. Und was ich trotz Differenzen in mein Vertrauen gab, muss ich mich schämen, dass ein blonder Mann für mich wie ein Vater ist. Bin ich jetzt fake oder zu tolerant? Für dich, Habibi, der mit dem Finger auf mich zeigt, als wäre dieser Text nur von einem Djinn in meinem Leib. Ist es normal, dass ich als Moslem meine Mama über Gott stell? Mein Bruder, sag's mir, denn mein Kopf brennt vom Alk und lässt mich fantasieren, wird mir verziehen oder kommt Shaitan und verbrennt mir dann die Stirn. Sag mir, darf ich beten, obwohl mein Körper tätowiert ist? Und werde ich brennen, wenn mein Körper observiert wird? Ich weiß es nicht, doch was ich weiß ist, dass ich ehrlich bin. So viele wollen urteilen, doch vergessen, dass sie sterblich sind. Doch ihre Ehre bringt ihnen nichts. Nazar und Raf Camora rappen über ihr Doppelleben, den Widerspruch zwischen religiöser Familientradition und moderner Lebensführung. Aus muslimischer und aus christlicher Sicht. Da werden Gemeinsamkeiten betont, nicht die Unterschiede. Fragen werden gestellt. Auch hier wird diskutiert. 89.340 Klicks, 145 Kommentare. Stand 21. Mai 2013, 21 Uhr. Einfach unfassbar, dieser Track. Da steckt so viel Wahrheit drin. Schade, dass zu viele Idioten nicht verstehen. Die zwei sind leider sterblich. Doch ihre Stimmen werden immer da sein. Durch dieses Lied. Ein Mann mit Bart geht zum Friseur. Die beiden kommen ins Gespräch und landen bei der Frage nach dem Glauben. Der Friseur meint: Ich glaube nicht, dass es etwas wie einen Allah gibt. Der Mann fragt, warum denn nicht? Der Friseur antwortet, geh nach draußen, sieh dich um. Überall wirst du verzweifelte, arme, kaputte, kranke, drogenabhängige und unzufriedene Menschen sehen. Einsamkeit, Betrug, Mord und Kriege. Würde es einen Allah geben, so würde er all dieses Elend und diese Ungerechtigkeit nicht zulassen. Nachdem der Friseur fertig ist, bezahlt der Mann und geht nach draußen. Kaum aus der Tür begegnet er einem anderen Mann. Dieser hat ein ziemlich heruntergekommenes Aussehen mit langen, zotteligen Haaren und zerzaustem Bart. Der Mann geht zurück in den Laden des Friseurs und sagt zu ihm, »Ich glaube nicht, dass es so etwas wie einen Friseur gibt.« Der Friseur fragt, »Wie kommst du bitte darauf? Ich bin Friseur.« Der Mann sagt, »Geh nach draußen und sieh dich um. Würde es einen Friseur geben, dann gäbe es keine Menschen mit ungepflegten, langen, umzotteligen Haar und Bart.« Darauf der Friseur, »Ich bin hier. Was kann ich dafür, dass diese Menschen nicht zu mir kommen?« Tupac Lee Ennis. Ist es richtig, wenn ich Fotos mit dem Kreuz mach? Dasselbe Kreuz um meinen Hals hängt, wenn ich abends meine Joints puff. Dasselbe Kreuz um meinen Hals hängt, wenn ich Lines zieh. Dasselbe Kreuz, mit dem ich gestern Abend einschlief. Warum bete ich, wenn ein Tag mich wieder fallen lässt? Statt nur zu sagen, Gott, ich danke dir für alles. Wieso knie ich suchen nach Wärme am Altar? Meine Jeans stinkt nach Alk und der Boden dieser Kirche ist kalt. Wieso dreh ich meine Padre Pio-Statue um? Wenn ich im Bett gegen eine Angie oder Natalie bums, was endet es schon? Glaub ich an den Glauben, der mir zugeschrieben wurde? Sehen Gottes Augen mir zu jeder Stunde, oder? Besser die Karten offenlegen, als nur falsch zu Gott zu beten, bis der Tag kommt und die Wahrheit dann auflegt. Gott wartet dann auf mich. Er hat gesagt, der Mensch soll tun, was er will, doch was ist gut und was nicht. Ich bekomme eine Nachricht von Echos Management. Eventuell kommt meine Mail zu spät. Jedoch möchte ich Ihnen natürlich antworten. Echo ist aktuell stark eingebunden. Wäre es lediglich ein Telefoninterview oder würden Sie dafür kurz nach Köln anreisen? Welche Größenordnung wäre es? Falls es noch stattfindet, bräuchte ich einen kurzen angedachten Fragenkatalog. Ich frage Lina, ob sie bereit wäre, mir ein Interview zu geben. Per Skype. Also meine Bedenken sind da ganz klar. Es gibt halt Menschen um die Geschichte herum. Ist eben kein einfaches Thema. Und man weiß eben, es wird einigen nicht gefallen, wenn man dann was dazu sagt. Liebe Grüße an dich. Sie willigt dann doch ein, aber die Webcam wird sie nicht einschalten und auch ihren Namen möchte sie nicht im Radio hören. Nur für diese Sendung heißt sie Lina. Es ist eine heikle Sache, wenn die Anonymität aus dem Internet plötzlich in einen wirklichen Kontakt mündet. Wie soll ich das erklären? Und zwar kannte ich selbst jemanden sehr, sehr gut und auch sehr nah und sehr eng, was halt wirklich für mich auch ein besonderer Mensch war, muss ich sagen. Das macht es auch nicht gerade leicht, darüber zu reden. Ja, der lebte halt in dieser Doppelmoral, ja, lebte halt in dieser Zweiergesellschaft, sag ich gerne. Und zwar er selbst war halt ein Türke und lebte halt logischerweise in dieser türkischen Gesellschaft, ist aber in Deutschland aufgewachsen. Das heißt halt, er hat sich halt sehr europäisch gefühlt. Und war Partys, allgemein feiern, Alkohol trinken, lehnte auch selbst viele türkische Dinge ab. Sie denkt nur Scheiße, wenn mein Bruder das erfährt, bringt er alle um und wird dann in Jugendhaft gesperrt. Ihr Bruder hieß Aziz, der die Bude nie verließ, die Bullen hinter ihm, denn er hande zugeguckt mit Peace. Und Eileen, das Waschweib, trat das ganze Thema gleich in der Stadt breit. Du weißt ja, was das heißt, im Ghetto ist es immer dasselbe rumgepicke. Gerüchte verbreiten sich hier schneller als die Grippe. Da traf Aziz den Im mit dem Laden. Er sagt, weißt du, was sie über Gülistan sagen? Angeblich soll deine Schwester keine Keusche sein, denn sie ließ sich wohl gestern mit nem Deutschen ein. Mois, das kann nicht sein, nein, hör auf. Und der prügelte aus dem Mitz, bleibt die Scheiße raus. Er schreit es laut, hat in diese Schlampe keinen Anstand und klaute die Pistole bei seinem Vater aus dem Wandschrank. Wieso hat der Vater eigentlich eine Knarre? Sportschütze oder illegal? Wie gesagt, ist halt eben in diesen zwei Gesellschaften aufgewachsen, musste quasi wirklich immer ein Doppelleben führen. Ja, also nach außen für die türkischen Landleute und die türkische Gesellschaft. Alles schön halal halten. Ja, so wie die das gerne hätten. Und hat sich auch sehr, sehr lange echt nicht mit europäischen Leuten auf der Straße gezeigt. Und wenn dann nur mit Abstand, echt mit richtigem Fußabstand, dass es hieß, ich laufe jetzt vor, ihr könnt dann nachlaufen und sowas. Am Anfang habe ich das nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Das dauerte etwas. Und auch bis ich das allgemein verstanden habe, was da los war. Aziz zog noch eine Lein da hinten im Gebüsch. Dann ging er zu Max nach Hause und klingelte bei Schmitz. Er kam nicht drauf klar, was ihn innerlich zerfriss. Er hatte keinen Schimmer, wie das ist. Die Sister ist ne Bitch. Der arme Max macht jetzt gerade die Tür auf. Dann ging es nur noch Klick-Klack. Headshot, Gehirn raus. Das war für mein Vater, du Ungläubiger. Und für meine Schwester, die noch jungfräulich war. Er sieht in der Wohnung, wie die Schwester auf dem Bett sitzt und sagt nur, komm her, du ehrenloses Dreckstück. Gülistan sagt, ich lieb ihn wie verrückt, doch Aziz lädt nur nach und er schießt ihr ins Gesicht. Er lädt nochmal nach und schießt auf ihren Leichnam. Dort bleibt er sitzen, bis die Polizei kam. Er lädt ein letztes Mal und richtet sich selbst. Wem hat's jetzt was gebracht? Alter, fickt euch doch selbst. Jedenfalls, das hat echt so weit geführt, dieser ganze Druck und diese ganze Belastung der eigenen Leute und teilweise auch der eigenen Familie, ja, dass, mein sehr guter, bester Freund sich halt das Leben genommen hat. Und deshalb, würde ich sagen, ist das so ein Thema, wo ich ganz klar sage halt, es soll so nicht sein oder darf halt so nicht sein. Ja, und deshalb denke ich mir, es ist halt allgemein ein Thema, was mehr publik gemacht werden muss und wo mehr hingeschaut werden muss und wo halt allgemein die Öffentlichkeit langsam anfangen muss, umzudenken. Und dann hatte ich eben 3, 4 und dann die mir das auch vorgeschlagen haben, habe ich gesagt, was haltet ihr denn davon? Da meinten die, ja, wie, die Wahrheit, der Echo Fresh ist cool, super Lied, manche, aber das ist nicht nur ein Lied. Ja, das sagt ja was. Ja, aber, ja, Morden ist scheiße, aber meine Schwester dürfte auch nicht alles, was sie will. Da meinte ich, aber du darfst doch alles, was du willst. Da meinte ja, aber... Wir sind ja auch Jungs. Ach so, das ist die Unterscheidung dann auf einmal. Weißt du auch, dass es ganz viele Jungs gibt, die dazu gezwungen werden, zu heiraten und so weiter. Klar ist es bei den Frauen weiter vergeben. Also ist nicht die Sache an sich, dass du jemanden umbringst oder zwingst, ja, auf im Namen irgendeiner Ehre das zu tun, was du willst und sie einzuengen, sie zu quälen. Ne? Ja, da gibt es immer so Stufen. Manchmal, was ist denn die Stufe? Ja, der eine... Ja, so mal eine Ohrfeige und prügeln geht, aber töten. Also für die war Töten eben tabu. Kommt mal klar auf euer Leben, Mann. Das hier ist nur Musik. Die ganzen Hip-Hop-Hörer nehmen die ganzen Texte viel zu ernst. Glaubt ihr etwa alles, was ein Echo Fresh rappt? Manches kann ja eventuell wahr sein, aber in 90% der Texte geht es darum, dass es gut float und sich reimt. Mein Wort zu Dienstagmorgen. Ihr sprecht alle von Ehre und Stolz. Dabei seid ihr es, die Mädels verarschen und flachlegen wollt. Und unehrenhaft seid. Sex vor der Ehe ist nach dem Islam für beide Geschlechter verboten. Also labert hier nicht so einen Scheiß. Niemand hat das Recht, weder nach dem Gesetz noch nach dem Islam jemand anderen zu töten. Und wenn, dann müsste man alle Männer, die Sex vor der Ehe haben, genauso umbringen. Das ist alles so scheinheilig. Es ist eine oberflächliche Diskussion im virtuellen Raum, auch wenn bisweilen erbittert gestritten wird. Die eigentlichen Probleme, ein persönlicher Bezug zum Thema, werden nur selten angesprochen und verlieren sich dann ganz schnell wieder in der Masse der Kommentare. Sie werden zugespammt. Die wesentlichen Fragen von der Startseite zu verdrängen, steckt da ein Plan dahinter? Oder spiegelt gerade das die Wirklichkeit wider? Das Internet macht paranoid. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich beobachte, es wird immer darüber geredet, was andere machen. Nie darüber geredet, was man selbst macht. Also ich bekomme immer wieder mit, dass angeblich Fortschrittliche dann aber doch zulassen, dass in ihrer Familie Leute zwangsverheiratet werden und die tun ja auch nichts. Oder mitbekommen, dass irgendjemand in der Familie geschlagen werden und die tun da auch nichts. Man schweigt darüber, tut den Mantel des Schweigens drüber und vielleicht traut man sich nicht und deswegen tut man nichts. Gülsin Celebi arbeitet als Rechtsanwältin in Düsseldorf und betreut viele Frauen und auch Männer, die von Ehrenmord und Zwangsheirat betroffen sind. Gemeinsam mit Uta Glaubitz hat Gülsin Celebi ein Buch geschrieben. Kein Schutz, nirgends, über den Ehrenmord an einer ihrer Mandantinnen. Außerdem haben sie die Internetseite ehrenmord.de ins Leben gerufen, mit dem Ziel, alle bekannt gewordenen Fälle von Ehrenmorden in Deutschland zu dokumentieren. Nura He. Yusra Se. Dilara Ö. Abdual. Aylin. Fausia. Alexandra K. Ahmed E. Nancy R. Anna. Ich sage auch mit älteren Freunden, wenn es so ist und ihr nicht damit klarkommt, ja, dass sie so, dann habt Distanz zwischen euch. Dann lasst sie so leben, wie sie es will. Und ihr sagt, okay, wir können damit nicht klarkommen und zieht euch zurück. Es war schwer für Vater und Mutter, aber im Endeffekt gewöhnt sie euch nicht. Neuverfilmung von Verbotene Liebe? 35 Styler. Jemand ins Gehirn geschissen, hier geht's um Ehrenmord, nicht um verbotene Liebe. Mr. Boom 67. Sie können in 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden zum Video wechseln. Hey Moabit, mein Freund. Wollen wir den Leuten mal eine wahre Geschichte erzählen? Traurige Geschichte. Sie waren gemeinsam in den Strömen dieser Welt und stürzten einsam auch von den Klippen dieser Welt. Sie waren gemeinsam. Alper Ganz' Song Verbotene Liebe erzählt eine Romeo und Julia Geschichte von zwei Menschen, die nicht zusammen sein dürfen, weil die Familien es nicht wollen, die nicht die Kraft haben, an ihrer Liebe festzuhalten und deshalb auch nicht zu Opfern eines Ehrenmordes werden können. Das Mädchen begeht Selbstmord, als sie mit einem anderen, ungeliebten Mann zwangsverheiratet werden soll. Der Junge bringt sich wenig später ebenfalls um. Ja, Mr. Boom 67 hat schon recht. Hier gibt es keinen Ehrenmord. Aber es ist derselbe Druck, der zur Katastrophe führt. Aber darüber wird in dieser Netzgemeinde gerade nicht diskutiert. Ehrenmord ist ja nur die Spitze des Eisberges. Es passiert ja viel, viel, vieles vorher. Und dazu gehört auch die Selbstbestimmung der Frau. Ich meine, viele junge Männer aus bestimmten Gesellschaftsschichten kontrollieren ja das Leben der ihrer eigenen Schwester. Und wo fängt es an, ne, so zu denken? Und das fängt auch schon in der Kindheit an, zu sagen, meine Mama hat aber gesagt oder mein Vater hat gesagt, du musst um 6 zu Hause sein und du darfst mit dem nicht reden und mit dem nicht spielen und schon gar nicht einen Minirock anziehen. Da kenne ich jemanden, da ist die Schwester ins Auto von einem Typen gestiegen. Aber das war ein Familienbekannter. Das wusste der andere aber nicht. Ist dann zu unserem Freund gekommen und der, deine Schwester steigt bei fremden Leuten ins Auto ein. Ne? Da hat er sie so angeguckt und dachte, boah, jetzt haut er dem voll einer rein. Und dann meinte er so, wenn du ein richtiger Freund gewesen wärst, ja, wärst du zu ihr hingegangen, hättest gesagt, kennst du den, wo du einsteigst? Ja, hättest nicht meine Wut geschürt. Ja, wenn du so viel Verantwortung hast und glaubst, du musst eingreifen, obwohl du nicht das Recht dazu hast, dann gehst du zu ihr hin, guckst und wenn sie sagt, das ist mein Familienfreund, dann hast du das Maul zu halten, dann müsstest du gar nicht zu mir kommen. Du kommst aber zu mir und versuchst mich zu verletzen, damit ich hingehe und meine Schwester fertig mache. So läuft das nicht. Das war eine echt krasse Antwort. Inzwischen habe ich das Video mit Echo Freshs Song viel zu oft gesehen, mit Kutlu Yurtseven, alleine. Immer wieder, wie die Kerze ausgeht, als Gülistan ihre Unschuld verloren hat. Nur noch Dunkelheit. Jetzt sitze ich bei Gülsen Çelebi im Büro, schaue ihr über die Schulter, während sie sich das Video anschaut. Grundsätzlich begrüßt sie jeden Song, jeden Artikel, jeden Film, der das Thema an die Öffentlichkeit bringt. Der Selbstmord des Bruders am Ende des Songs stört sie dann aber doch. Er kennt das Phänomen dann wohl nicht 100%. Er hat das, was er aufgeschnappt hat, in einem Video wieder dargestellt. Also in den meisten Fällen ist das sogar so, dass man sagt, dazu steht, dass man das gemacht hat. Aber er hat wahrscheinlich nicht weiter gedacht, ne? Und hat gesagt, weiß halt nicht, denke ich, 100%, wie so ein Ehrenmord wirklich abläuft. So nicht. So, als ich das Video gesehen habe und Kids zu mir kamen und haben gesagt, oh, krasser Song, der sagt die Wahrheit, und wusste ich aber im Umkehrschluss, dass genau diese Kids ihre Schwestern an der kurzen Leine halten, damit sie eben nicht auf Partys gehen und so. Weißt du? Es ist immer schön, die Wahrheit von außen zu sehen und zu sagen, ja, das ist die Wahrheit, aber die Wahrheit nicht zu sich selber kommen zu lassen. Das ist immer sehr schön. Und das ist eben ein Lied dann auch prädestiniert für, weißt du? Das, sobald es im Fernsehen ist, sobald es nicht neben dir irgendwie passiert oder die Diskussion neben dir ist, ist es für dich ein Film. Also vor allem für die Jugend. Es ist ein Film, über das man reden kann, aber das überhaupt nichts mit dem eigenen Leben zu tun hat. Und dadurch ist ein ganz krasser Graben gesetzt, der die Persönlichkeit gar nicht mit reinbringt von diesen Menschen. Ja, das sind halt seinesgleichen, Echo-gleichen. Ja, das sind die so wie er wahrscheinlich, vielleicht denkt er auch so, ich will ihm nichts unterstellen, aber letztendlich verbreitet er ja auch nach außen hin ein Bild. Ob er es wirklich so ist oder nicht oder das nur aus wirtschaftlichen Aspekten macht, das wollen wir dahin stellen. Was Echo Fresh selbst dazu zu sagen hat, ich werde es nicht erfahren. Sein Management macht einen Rückzieher und sagt das Interview endgültig ab. Leider ist die Ausrichtung aktuell so, dass wir keine Interviews mehr zum Thema Ehrenmord geben wollen. Ende August, Anfang September wird jedoch das neue Album erscheinen. Dann wird sicher etwas Interessantes dabei sein. Aber ich aus diesen Gesprächen habe gemerkt, für sie wäre auch irgendwann, wenn der Familiendruck so groß ist, würden manche umfallen. Und wenn der Vater und der Bruder kommen würde und würde sagen, du musst es jetzt machen, es geht um unsere Ehre, dann wüsste ich nicht, wie die reagieren würden. Und da hast du gesehen, dass das Lied eigentlich gar keine fundamentale Diskussion hervorruft, ja, sondern einfach so ein Ding ist, ja, okay, ist cool und ist scheiße, aber es ändert nichts. Echo Fresh will oder soll sich also nicht mehr äußern, ist ja auch kein neuer Titel mehr. Und was schert ihn die Netzdebatte? Als der Song herauskam, im August 2011, hat er die Medien gerne genutzt. Ich finde, dass ich das eigentlich gut gemacht habe. Den Stein ins Rollen bringen, damit überhaupt mal eine Diskussion stattfindet. Also in der Gesellschaft, wo Ehrenmorde passieren. Ich wollte meine Verantwortung als Sprachrohr zu Jugendlichen nutzen. Kölner Stadtanzeiger, 1. September 2011. Es ist zwar hart in der Sprache und auch von der Geschichte, es zeichnet aber die Realität ab. Die Musik zeigt nur, wie das Leben hier wirklich ist. Die Welt, 8. November 2011. Ein Drittel aller Ehrenmorde passieren in Deutschland in einer kompletten Parallelgesellschaft. Da haben wir überhaupt keinen Einblick rein. Bild-Zeitung, 31. August 2011. Bisher habe ich Leute aus dem Forum angeschrieben, weil ich den direkten Kontakt und Austausch gesucht habe. Kaum jemand hat geantwortet. Vielleicht sollte ich mich selbst ins Forum stürzen. Aber wie? Und bringt das was? Eck hat sowas von recht. Die Moslems übertreiben, was ihre Religion angeht. Sowas ist schon öfters passiert. Und wer hat von solchen Storys profitiert? Niemand. Leute, seid nicht so dämlich und hört auf irgendeine Religion oder was irgendein Vollidiot gesagt hat. Das ist alles schwachsinnig. Wenn man nach dem Tod etwas bereuen könnte, dann würdet ihr bereuen, dass ihr einem Hurensohn-Gesetz gefolgt seid. Ihr habt keinen Stolz. Digga, du bist auch gut behindert, ne? Im Koran steht weder was von Ehrenmord oder sonst was, du Lappen. Bevor du was sagst, ja, informier dich. Du sagst, irgendein Vollidiot. Wie respektlos ist das denn? Respektiere andere Religionen, denn es geht dich nichts an, was wer macht. Alle 2-3 Tage wird in Deutschland, Spanien und in anderen Ländern das Gleiche gemacht. Nur weil die Eltern streng nach dem Koran leben, müssen es die Kinder ja auch nicht tun. Er sagt ja nicht, dass Aziz religiös ist. Ich kenne viele muslimische Familien, wo die Eltern religiös sind, aber die Kinder nicht. Ja, eben. Deswegen kann man nicht sagen, dass Eko in diesem Lied sich auf die Seite der Islamfeinde stellt. Traurig, dass alle Muslime auf Daumen hoch gedrückt haben bei diesem Video. Wo Eko den Islam schlecht macht. Jungs, benutzt euren Verstand. Der Typ hat keine Ahnung vom Islam, Koran und so weiter. Und bringt den Islam in Zusammenhang mit Ehrenmord, damit er durch diese provokante Art und Weise mehr Geld verdient. Durch euch und die Medien. Er nutzt das schlechte Bild des Islams in den Medien aus, um sich Vorteile zu verschaffen. Hadid TV. Hadid TV postet in aggressiven Großbuchstaben. Im selben Stil äußern sich auch JuiceX123 und Bila Lewis. Ihre Kommentare führen letztlich zu einer Einladung ins Paradies. Du möchtest den Islam annehmen und wünschst Unterstützung? Schicke eine E-Mail mit deiner Telefonnummer an info@einladungzumparadies.de und es wird schnellstmöglich zurückgerufen. Der Link führt auf die Seite muslimtube.de. Salafistisches Merchandising. Hier gibt es Baseballcaps und T-Shirts mit der Aufschrift EZP. Das T-Shirt im Graffiti-Style kostet 12,90 Euro. Das EZP Teampack 24,90 Euro. Ab einem Bestellwert von 30 Euro gibt es das Ganze nicht nur versandkostenfrei, sondern zusätzlich noch 0,02 Liter Samsam-Wasser. Mit dem Verein Einladung zum Paradies bin ich direkt bei den Salafisten angekommen. Hier wird nicht mehr diskutiert. Hier wird eifrig Propaganda unters YouTube-Volk gestreut. Wer auch immer hinter JuiceX123 steckt, er mischt sich versteckt hinter vielen Pseudonymen in die Diskussion ein, mit den immer gleichen Argumenten. Die Namen sind klug gewählt und sprechen jeweils eine andere Zielgruppe an. JuiceX123 für Hip-Hopper, Hadid TV oder Bila Lewis für Muslime, jemand versus etwas für den intellektuellen Teenager? Die eigene Schwester hat die Ehre beschmutzt. Normal, dass man da was machen muss. Laber nicht von Ehre, du ekelhafter Faschist. Ich habe Ehre, du ehrenloser Europäer. Wir haben Ehre, was ihr nicht habt. Eure Frauen ficken mit jedem Mann, den sie sehen. Du Missgestalt, ich bin selber Türke. Blamier dich nicht, Oğlum. Geh zurück in deine Türkei und sei dort Faschist. Gerdünan. Eigentlich sind wir jetzt bei dem eigentlichen Thema. Das ist das brennende Thema von allen. So ein bisschen Ehrenmord und so weiter. Das ist das eigentliche Thema von unseren Jugendlichen. Kurde, PKK, Türke, Bozkurt. Hier kommen wir jetzt bei dem eigentlichen Thema an, was alle beschäftigt hat. Und vor allem, seitdem die türkische Regierung den Kampf beendet hat, sich mit der PKK oder mit Abdullah Öcalan im Gefängnis getroffen hat und die wollen das friedlich lösen, inwieweit das dann funktioniert, werden wir dann noch sehen, gehen die grauen Wölfe am Stock. Die ganzen Nationalisten flippen gerade aus in der Türkei. Land, ich bin Alevite. Aber würde meine Schwester auch sowas machen, ich würde sie auch töten? Ich bin auch Alevite. Du anscheinend nicht, da du nicht verstanden hast, worum es beim Alevitentum geht. Hundesohn, der Merkel die Füße küsst. Das Alevitentum ist eine humanistische, naturverbundene, tolerante, weltoffene, Bescheidenheit und Nächstenliebe ausstrahlende Glaubenslehre. Wir Aleviten stehen für Glaubensfreiheit, Einhaltung der Menschenrechte und Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft. Im Alevitentum steht der Mensch im Mittelpunkt. Aber wenn ein Mädchen sowas macht, verdient sie den Tod oder eine andere Strafe. Vielleicht hat deine Familie keine Ehre, ich weiß nicht. Yazık lar olsun. Deine Aussage macht null Sinn. Kopierst mir zuerst, dass Alevitentum Humanismus und so weiter vertritt und danach laberst du vom Töten. Schreib einfach hier nicht so einen Scheiß. Danke. Gerd Dunant. Gerd Dunant ist seit 2006 bei YouTube. Auch er scheint schon älter zu sein, nicht einer der typischen EcoFresh-Fans. Er hat selbst keine Videos hochgeladen, aber ein Blick auf seine Playlists bestätigt diesen Eindruck. BBC Worldwide und einige andere Wissenschaftskanäle. Er diskutiert gerne mit bei YouTube, auch in englischer Sprache. Deswegen nochmal, blamier dich nicht, mein Freund. Gerd Dunant. Kardeşim, ich glaube, du kapierst überhaupt nicht, was Alevitentum ist. Wir respektieren Menschen und Frauen, aber bis wohin? Jeder Mensch hat eine Grenze und wenn ein Mädchen ihre Familie aufs Spiel setzt, yalla, weg mit ihr. Woher hast du das Recht, über das Leben deiner Schwester zu entscheiden? Woher haben Amerikaner das Recht, Muslime zu töten? Ich will dich mal sehen, was du mit einer Nutte machst. Du würdest sie begrüßen? Ihr sagen, hast du gut gemacht, fick weiter mit Männern. Du redest am Thema vorbei. Ist gut, mein Freund. Irgendwann wirst du auch mal die Augen öffnen. Ich wünsche dir alles Gute im Leben. Gerd Dunant. Was hat Religion bitte mit solchen Taten zu tun? Ich bin bei Gott nicht strenggläubig. Ich esse Schwein, feiere Weihnachten und Ostern als Türke. Aber wenn man keine Ahnung hat, braucht man hier keinen Scheiß verzapfen. Reason. Während ich noch darüber nachdenke, ob das Forum einige Beteiligte dazu veranlassen könnte, die Einladung zum Paradies anzunehmen, oder ob die Mehrheit doch eher auf Gerd Dunants Seite steht, werde ich wieder zum Ausgangspunkt zurückgeführt. Reason hat sich gemeldet. Er ist bereit, sich mit mir zu treffen. Er ist selbst Rapper und türkischer Herkunft. Sie können in 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden zum Video wechseln. Moment, halt, stopp, nein, warte mal. Ich muss dir was erklären, sonst wird es fatal. Hab die Wahl, darüber zu entscheiden, was ich mach. Mein eigener Wille, getrieben von Wut, Schmerz, Hass. Vergangene Zeiten haben meine Tränen zu Feuer gemacht. Bis er nackt gewann und die Toleranz verblasst. Von klein auf kenn ich diesen Jungen. Er ist mein Freund, bester Bruder, bester Held, wie für mich bestellt. Doch die Einsicht kommt zu spät, denn ich hab seine Seele gequält. Hab ihn behandelt, als ob er nicht mal existiert, obwohl er immer alles für mich gegeben hätte. Hab ihn weggeworfen wie eine Zigarettenkippe. Zum Ausnutzen war er gut, für ein Wort sah er Blut, ein Märtyrer, dessen Leben nur nach Liebe sucht. Eine Seele verflucht, die nur Facetten erlebte. Dann wurde es zu viel, bis er nicht mehr lebte. Es ist viel zu schwer, ohne dich zu sein. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wenn du irgendwo dein Statement dazu abgibst, dann gibt's 10 andere, die auf dir rumhacken. Und dann musst du dich ja auch irgendwo verteidigen, ja, sag ich jetzt mal, weil... Ohne jetzt eingebildet zu klingen, aber ich bin ja verbal ziemlich stark, sage ich mal. Und da kam dann nur, hey, ich brauche mich von dir nicht beleidigen lassen oder sonst irgendwas. Ich habe nie jemanden beleidigt. Ich habe nur gesagt, wenn du keine Ahnung hast, dann lass es sein und rede nicht. Ich bin gespannt, was er über Köln-Kalk-Ehrenmord zu sagen hat. Für ihn muss ein solches Lied eine ganz andere Bedeutung haben. Also im Großen und Ganzen ist der Song gelungen, finde ich. Aber so wie es Echo jetzt gemacht hat, das ist jetzt natürlich ein ganz krasser Extremfall, sage ich jetzt mal. Weil es gibt auch Leute, die einfach Also, sag jetzt mal Türken oder Moslems, nicht nur auf Türken bezogen, die nicht irgendwie mit Drogen dealen oder nur daheim sitzen, wie er es in seinem Song erwähnt, und aber trotzdem dieses, ja, hier, ich habe den Glauben, meine Familie, Reinheit, Ehre, das muss erhalten bleiben, wenn da irgendjemand ist. Ich hätte es ein bisschen abgemilderter erzählt. Das ist jetzt echt ein Extremfall. Also da wird nicht ein bestimmtes Denken für die Tat verantwortlich gemacht, sondern ein bestimmtes Verhalten wird für die Tat verantwortlich gemacht. Und letztendlich wird da eigentlich nur gesagt, lasst es, es lohnt sich doch gar nicht, dass ihr dafür ins Gefängnis geht oder euch umbringt für so eine Bitch. Und das ist das Negative an dem Video. 49, denen es nicht gefällt, haben jetzt Angst und denken drüber nach, mit der ausländischen Freundin Schluss zu machen. 50 Leute haben keine Ahnung von Ehrenmord. 50 Leute haben keine Ahnung, was Rap ist. 68 Menschen sind jetzt schon gestorben. Mentor Gashi hat mir geschrieben. Er möchte zwar nicht mit mir sprechen, beantwortet aber meine Fragen per Mail. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er einen anderen User aufgefordert hat, sich nicht länger hinter einer Maske aus Nickname und Fantasiebild zu verstecken, sondern selbst Stellung zu beziehen. Als Mensch. Eine Diskussion von Angesicht zu Angesicht würde ganz anders verlaufen. Ich würde ihm klar machen, dass nicht alle so sind, wie er denkt. Ich würde ihn einladen zu mir. Meine Familie vorstellen. Ihm zeigen, dass es auch Moslems gibt, die kein Kopftuch haben und nicht fünfmal beten. Die arbeiten gehen und Häuser bauen und ein normales, zivilisiertes Leben führen. Aber ich denke, die wissen das auch. Die sind nur auf Provokationen aus. Milian 17 hatte Ähnliches im Sinn. Er hat gleich seine Adresse ins Forum gestellt, damit die Leute, in seinem Fall waren es plump provozierende Pseudonazis, direkt zu ihm kommen können. Ich frage ihn, ob er auf seine Aufforderung irgendwelche Reaktionen bekommen hat. Fehlanzeige. Noch was, ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich denke viel über den Sinn des Lebens nach. Ich hatte mit 13 einen Gehirntumor und das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Nachdenklich. Mentor Gashi. Reason, Lina, Mentor Gashi, Milian 17 und die wenigen anderen, die sich auf meine Anfrage gemeldet haben, sie passen so gar nicht ins Bild, das das Forum sonst vermittelt. Sie sind kritisch, reflektiert, sie engagieren sich. In der Debatte gehören sie zu einer kleinen Minderheit, obwohl sie im echten Leben doch die Mehrheit bilden. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Fick doch auf die Zukunft, denn die Scheiße kennt kein Mensch. Sowas gibt's im Ghetto an jedem Ort. Das ist kein leeres Wort, Köln, Kalk, Ehrenmord. So ist das eben im Ghetto. Echo Fresh und die meisten Leute im Forum reproduzieren genau das Bild, das die Mehrheitsgesellschaft ohnehin schon von muslimischen Jugendlichen hat. Wem das wohl am besten ins Konzept passt? Islamisten, Neonazis, Grauen Wölfen, militanten Christen, Geheimdiensten. Mit wem ich inzwischen alles Kontakt gesucht habe. Das Internet macht paranoid. Aber was soll's, ich werde eine Einladung zum Radio hören bei YouTube posten und auf diese Sendung verweisen. Vielleicht verändert das den Dialog. Und Sie alle, die hier gerade zuhören, sind eingeladen, gemeinsam mit mir in die Diskussion dort einzusteigen. 7.747.336 Klicks. 51.635 Kommentare. Stand 27. Mai 2013. Köln-Kalk Ehrenmord. Die Netzgemeinde debattiert. Sie hörten ein Feature von Sascha Verlon. Mit Kutlu Yüzeven, Rapper und Sozialarbeiter aus Köln. Gülsen Çelebi, Rechtsanwältin aus Düsseldorf, und Özlem Topçu, Redakteurin der Zeit in Hamburg. Außerdem Lina, Reason, Milian 17 und Mentor Gashi aus dem YouTube-Forum. Es sprachen Sigrid Burgholder, Martin Bross, Benjamin Steinhoff, Jana Piachotta, Serhat Çokgezen, Faris Yüzbaşyolu, Marcel Eid, Funda Bostanlik. Realisation Sascha Verlon. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion der Wort- und Klangküche für den Deutschlandfunk 2013. Leb modern, vergiss deine Herkunft und Tradition nicht. Erreiche so viel du kannst. Arbeite ehrlich. Sei treu. Glaube an den einzigen und lieben Gott. Hab Spaß, aber sei bedacht bei allem, was du tust, denn am Ende wirst du nichts mit ins Grab nehmen. Jeder wird früher oder später, ob Penner oder Multi, in ein 2 Meter mal 2 Meter mal 2 Meter Loch kommen. Und ihm werden seine guten Taten nachgesagt. Mentor Gashi.